Die Mitarbeiter der britischen Botschaft in Panama City gerieten in helle Aufregung, als der Geheimagent Andrew Osnar zu ihnen stieß. Er war mit einem brisanten Auftrag nach Panama gekommen. Er sollte nämlich für Großbritannien, wo man noch immer nicht alle machtpolitischen Gelüste aufgegeben hatte, das Terrain sondieren, bevor der Panama-Kanal am 31.12.1999 von den USA an Panama zurückgegeben wird. Als einzigen Informanten setzte Osnar einen gewissen Harry Pendle ein, einen 40-jährigen verheirateten Nobelschneider, der ein düsteres Vorleben hatte und bankrott war. Dafür konnte er sich um Kopf und Kragen reden. Pendle hatte Talent, er log wie gedruckt. Die Nachrichten, die London von ihm erwartete, erfand er einfach. Wenn Sie bei der Bank nicht zahlen, sind Sie erledigt. Und wenn Sie zahlen, haben Sie einen Fluss ohne Wasser am Hals und eine Reisform, auf der nichts wächst. Man hat Sie reingelegt. Was haben Sie davon, wenn jetzt auch noch die Sache mit dem alten Braithwaite und Onkel Benny herauskommt? Luisa muss auch nicht wissen, dass sie im Knast gesessen hat. Ja, ja, der alte Braithwaite selig. Den hatte Pendle einfach erfunden, als er nach Panama gekommen war. Ein ehrenwerter Herr, dieser vermeintliche Londoner Firmengründer und spätere Mitinhaber der Hofschneiderei Pendle and Braithwaite. Pendle liebte es, aus Braithwaites reichem Erfahrungsschatz zu schöpfen, und er dachte dabei an seinen jüdischen Onkel Benny, der als Textilhändler im wirklichen London weniger Glück gehabt hatte. Pendle musste ihm sogar seinen Laden anzünden, damit die Versicherung ihn sanierte. Dafür bekam er dann 6 Jahre Gefängnis und nach 2,5 fing er in Panama ein neues Leben an. Luisa, 2 Kinder, ein Heer von Dienstboten und ein schönes, modernes Heim auf dem Yuppiebuckel Betania. Dazu die Schulden. Wir ziehen Sie aus der Scheiße, Harry. Harry, Sie sind ein Geschenk Gottes. Der perfekte Horchposten. Luisa war Amerikanerin. Bürgerin der Kanalzone. Sie arbeitete bei der Panama-Kanalkommission für den großen und guten Ernesto Delgado, ein Freund des Präsidenten. Ihre Frau sitzt an der Quelle. Sie haben fantastische Verbindungen. Ein Freund im Widerstand, eine Angestellte, die aus dem Volk kommt. Die letzteren beiden konnte sich Pendle leicht zunutze machen. Seinen alten Freund Mickey, einen versoffenen Salonlöwen, der einen hervorragenden Strohmann für eine nicht existierende Oppositionsbewegung abgab, und Martha. Sie war Pendels Sekretärin und seine Geliebte. Bei den revolutionären Studentenunruhen 1989 hatten Noriegas Truppen ihr das Gesicht eingeschlagen. Ein korrupter Arzt hatte beim Nähen das Übrige getan. Pendle hatte sie damals zu ihm gebracht. Seither fühlte er sich wegen Martha schuldig. Was passiert, wenn die Amis abziehen? Falls sie abziehen? Was hat es für Folgen, wenn eine der 2 wichtigsten Wasserstraßen der Welt unter den Hammer kommt und die Auktion von einem Haufen gerissener Gangster durchgezogen wird? Wer wird jubeln am 31. Dezember 1999? Martha versorgte Pendle mit den nötigen Hintergrundinformationen, die allerdings historisch waren. Es gab keinen Widerstand mehr in Panama. Keine Organisation, keine Bewegung. Keine Leute von der anderen Seite der Brücke, wie man die Andersdenkenden nannte. Martha würde für Pendle alles tun. Sie liebte ihn. Und sie erfand für ihn die Welt neu. Viele der großen Frachtschiffe brauchen eine volle Meile zum Bremsen. Nach 3 Tagen ist der Kanal voll. Am Kanaleingang stauen sie schon mindestens 200 Schiffe. Nach 2 Wochen sind es bereits 1000. Tausende und Abertausende werden umgeleitet. Es kommt zu einer Krise, die Börsen geraten weltweit in Panik und die Yankees drehen durch. Und was passiert in Panama? Klar, der Präsident dankt ab. Die Regierungsfrage ist offen. Und wer wird in die Bresche springen? Die Chinesen? Die Japaner? Hm. Hm. Hm. Warum hat Osnar dich in der Hand? Er weiß einiges. Über dich? Ja. Weiß ich das auch? Ist es etwas Schlimmes? Ja. Ich tue alles, was du willst. Wenn ich ihn töten soll, töte ich ihn. Der Schneider von Panama. Ein Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von John le Carré, aus dem Englischen von Werner Schmitz. Teil 2. London schlägt zurück. Bearbeitung Uta Maria Heim, Regie Klaus Wirwitzki. Es war Donnerstag. Und donnerstags brachte sie Arbeit mit nach Hause. In der Aktentasche ihres Vaters, die sie ans Bein ihres Schreibtisches lehnte. Sie ging in die Küche. Und als sie wiederkam, sah sie durch die offene Tür, wie Harry mit dem Rücken zu ihr stand, an ihrem Schreibtisch. Er hatte alle Unterlagen herausgenommen und blätterte sie durch. Harry! Zwei der Ordner waren geheim. Vertrauliche Personalakten. Harry? Ich suche die Rechnung, Schatz. Was für eine Rechnung? Naja, aber Luisa, du weißt doch, Marks Musikunterricht. Harry! Diese Rechnung habe ich vorige Woche bezahlt. Als er den Innenhof durchquerte, sah sie, wie er sich etwas in die Hosentasche schob. Und zwar dieses scheußliche Feuerzeug, das er neuerdings immer mit sich herumschleppte. Geschenk von einem Kunden, hatte er gesagt. Und es ihr kindisch unter die Nase gehalten. Klick, loderte das Feuer. Wie lange war das jetzt her, dass die Amerikaner hier ihre Bomben abgeworfen hatten? 10 Jahre? Noch immer geriet Luisa in Panik, sobald etwas sie daran erinnerte. Feuer. Sofort roch sie wieder diesen Brandgeruch. Vor sich im Tal sah sie das ölig-rot leuchtende Elendsviertel El Corillo. Und neben sich Harry, der hinunter in die Flammen stierte. Er saß da wie ein Toter. Denn dort unten wohnte Martha. Luisa trank noch 2 Schluck Wodka aus der Flasche, die sie vom obersten Regal im Badezimmer nahm. Harry wollte das Haus anzünden. Er hat ein Feuerzeug gekauft und will seine Familie verbrennen. Wenn sie an Martha dachte, fiel ihr auch gleich noch ihre ältere Schwester Emily ein, auf die sie eine trübe Kindheit hindurch rasend eifersüchtig gewesen war. Das machte sie wütend. Und sie konnte nur darauf warten, dass Harry mit ihr schlief. Das war das einzige Mittel, das half. Sie liebte ihren Mann. Sie liebte ihn verzweifelt. Aber es gab so vieles, was sie an ihm nicht verstand. Wenn er mich einfach nur schlagen würde. Wenn es das wäre, was er braucht. Aber nein, viel schlimmer. Er lädt meinen Chef zum Essen ein. Er treibt sich herum. Er politisiert plötzlich. Er fragt Leute aus, die er früher wie Pest gemieden hätte. Er eröffnet im Geschäft einen Clubraum. Er verkehrt in der allerschlimmsten Absteige. Drogenbarone und Nutten langweilt er sich zu Hause. Dabei war er immer so aufmerksam. So ein guter Vater. Was er alles weiß. Über radikale Studenten und die Armen in El Corrio und jetzt die Bücher, die Geschichte Japans, die Wirtschaft. Der stetige Aufstieg des Yen, Südkorea, Malaysia, China als Weltmacht, China als Vision. Was will Harry überhaupt? Was will er denn damit? Weiterbilden. Puh. Er ist ein Heuchler. Er ist... Wer ist Harry überhaupt? Als er ins Bett kam, vergewaltigte sie ihn. Und er zeigte sich dafür dankbar. Am nächsten Morgen war das alles nicht geschehen. Morgens war nie etwas geschehen. Für Harry nicht, für Luisa nicht. Nur so hielten sie zusammen durch. Beeilt euch, Kinder, wir fahren gleich los, sonst kommt ihr wieder zu spät zur Schule. Osnar? Andrew Osnar? Wer zum Teufel ist das? Und was soll er bei unserem Wochenendausflug? Er ist Brite, Lou. Er arbeitet seit ein paar Monaten bei der Botschaft. Ich hab's dir schon erzählt. Das ist der mit den 10 Anzügen, weißt du. Der ist ganz allein hier und er möchte mal eine richtige Familie kennenlernen. Das ist ein toller Bursche, Lou. Der ist lustig und munter und... Ha! Die Kinder werden Feuer und Flamme sein. Du los, jetzt kommt jetzt weg. Wunderbarer Ausflug. Mr. Osnar. Ein Bild von einem Mann. Mindestens 10 Jahre jünger als ich. Das tut gut. Ich trinke auch nur noch einen einzigen heimlichen Schluck. Und dann für heute keinen Tropfen. Wer ist das eigentlich, dieser Mr. Osnar? Ach, er ist so jung, so sinnlich, so einnehmend und amüsant. Oh Gott. Harry will, dass ich mich in Mr. Osnar verliebe. Ja, das will er. Damit wir quitt sind. Luisa bereitete ihren Mann auf die Pilgerfahrt zum General genauso engagiert vor wie die Kinder auf den Religionsunterricht. Sie hatte rote Flecken auf den Wangen und roch enthusiasmiert nach Zahnpasta. Es war eine Begeisterung, bei der der Geist hauptsächlich aus der Flasche kam. Harry! Soweit ich weiß, bist du kein Angeklagter. Und deshalb solltest du auch nicht wie ein Angeklagter aussehen, wenn du zum Oberbefehlshaber des Kommandos Süd der Vereinigten Staaten gehst. Putz dir die Schuhe und halt dich aufrecht. Und grüß den General von mir. Richt ihm aus, dass sich die ganze Familie Pendel darauf freut, zu Thanksgiving wieder an der amerikanischen Familienparty teilzunehmen. Die weißen Villen, an denen er vorbeifuhr, wurden immer gepflegter. Die Alarmanlagen luxuriös. Auf den Ästen einer großen Eiche lagen ausgewachsene Leguane nachdenklich in der Vormittagssonne. Als Pendel die prächtige Eingangstreppe emporstieg, verfiel er in eine typisch amerikanische Variante des Stechschritts. Ein Sergeant nahm ihm den Koffer ab und geleitete ihn stracks ins Ankleidezimmer. Eine hohe, luftige Kapelle. General, zu Ihren Diensten. Ein einreihiger blau-grauer Alpaka-Dreiteiler, ganz wie von Ihnen gewünscht. Sie werden darin aussehen wie ein junger Gott. Ach, ja, Herr. Wir sind alle nie ganz das, was wir zu sein scheinen. Gewiss, Sir, aber wir tun wenigstens unser Bestes. Ach, Sir, was soll bloß werden, wenn Panama in die Hände der Panamaer fällt? Gestern wollten wir uns noch loswerden, weil wir schlechte Kolonialherren und Spekulanten waren. Heute wollen sie uns plötzlich unbedingt halten. Naja, wir sind vor Ort der größte Arbeitgeber. Wir sorgen für Vertrauen auf dem Geldmarkt und... Ja, ja. Der Anzug sitzt bestimmt großartig, Harry. Wie geht's, Luisa? Der General verschwand hinter einer spanischen Wand. Er zog erst sein Jackett aus und dann die Schuhe. Zuletzt ließ er die Hose herunter. Danke, bestens. Aber Es ginge ihr noch besser, wenn sie wüsste, dass sich kein Japaner in ihren Sessel setzt, General. Ich wusste es doch! Was wussten Sie? Der Anzug sitzt wie angegossen. Sie trafen sich in einem neonbeleuchteten Schnellrestaurant, das rund um die Uhr geöffnet hatte. Es lag in der Nähe des heruntergekommenen Bahnhofs, der inzwischen nur noch als Treffpunkt für Kanalrundfahrten diente. Osnar hockte zusammengesunken an einem Ecktisch. Er trug einen Panama-Hut. Neben ihm stand ein leeres Glas. Wir haben uns zufällig getroffen. Tee oder auch so einen? Einen Tee, bitte. Schlimme Nacht gehabt, Andy? Tee und noch ein Brandy. Na dann, Pendel, legen Sie los. Ja, um den General ist ständig ein halbes Dutzend Leute. Keine Chance. Hat er wenigstens über Amerikas Machtverlust gejammert, über die zukünftigen Besitzverhältnisse am Kanal spekuliert. Ja, die Atmosphäre war angespannt, Andy. Nur seine Worte, ja? Zitieren Sie. Harry, sagte er zu mir, und zwar ganz leise, ich gebe Ihnen einen guten Rat, Harry. Verkaufen Sie Ihren Laden und Ihr Haus und schaffen Sie Frau und Kinder aus dieser Hölle, bevor es zu spät ist. Warten Sie, warten Sie. Gut, weiter. Ja, dann hat er gesagt, ich soll auf Luise aufpassen, sie verdiene Respekt, weil sie es mit diesem falschen Hund aushalte, diesem verfluchten Dr. Ernesto Delgado von der Kanalkommission. Delgado ein falscher Hund, wieso? Ja, das hat der General nicht gesagt, Andy. Er hat auch nichts über die US-Militärbasen gesagt und nichts darüber, ob die Yankees da bleiben. Themawechsel. Was hat Mickey gesagt? Macht er mit? Das Tequila. Aber Pendel ließ sich nicht hetzen. Nicht, wenn es um Mickey ging. Wenn er von seinem Freund erzählte, nahm er sich Zeit. Natürlich wusste Mickey von nichts. Das war auch besser so. Das war überhaupt die einzige Rettung. Tja, es kann sein, dass er mitmacht, Andy. Haben Sie ihm die Geschichte mit dem stinkreichen Sympathisanten aufgetischt? Er ist ein Freund unserer Befreiungsbewegung, habe ich ihm gesagt. Er unterstützt die Leute auf der anderen Seite der Brücke. Er ist ein guter Demokrat, habe ich ihm gesagt, aber kein Amerikaner. Und er möchte für seine Überzeugungen einstehen, mit größeren Spenden. Wie hat er darauf reagiert? Ach, Harry, hat er gesagt, ich brauche das Geld, ich bin der Chef, ich bin pleite. Die Casinos, die Studenten, die armen Krabbenfischer, die Informanten und dann noch die Schmiergelder. Welche Schmiergelder? Ja. Intrigen hier, Intrigen da. Gegen wen zum Teufel richtet sich diese stille Opposition überhaupt? Was wollen die? Ja, genau das habe ich ihm ja auch gesagt, Andy. Mickey, habe ich gesagt. Unser Sympathisant investiert sein Geld nicht in Geheimnisse. Als Freund der Befreiungsbewegung hat er ein Recht darauf zu wissen, welche Pläne er unterstützt. Schweigen. Osnars starrer, finsterer Blick. Harry, alter Junge. Verheimlichen mir was. Aber nein, Andy, ich erzähle Ihnen alles genau so, wie es sich abgespielt hat. Das ist ungeheuer wichtig, Harry. Das ist die ganz große Nummer. Das, wozu wir beide überhaupt auf der Welt sind. Wovon London seit langem träumt. Eine weit verzweigte, radikal-demokratische Freiheitsbewegung. Durchorganisiert und bereit. Ja, aber zu was, Andy? Das Kommando führt Mickey. Das haben Sie eben selber gesagt. Sie liefern mir Mickey, ich liefere Ihnen London. So einfach ist das. Ja, aber er hat noch eine weitere Bedingung gestellt, Andy. Und das wäre? Die Summe ist im Voraus zu zahlen, Andy. Die vollständige Summe. In bar oder in Gold. Naja, und die Abwicklung, die findet nur über mich. Yes. Pendel saß am Steuer seines Geländewagens. Er war allein. Es goss aus Kübeln. Geduldig trieben Indios ihre schwer bepackten Mulis vor sich her. An einer Kreuzung lag eine tote Kuh. Schwarze Geier zankten sich um die besten Stücke. Pendel fuhr weiter. Ich tue alles, was du willst. Wenn ich ihn töten soll, töte ich ihn. Martha bewohnte ein winziges Kabuff im mittleren der drei hoch aufragenden Plattenbausilos von El Corillo. Bei diesen Wohnungen handelte es sich um einen Akt der Wiedergutmachung nach den Bombenangriffen vom Dezember 1989. Sie stand am Herd und kochte Café Cubano. Es gab keine Stühle. Pendel lag wie immer, wenn er Martha besuchte, auf dem Bett. Er studierte ein komplexes Diagramm aus Linien und Kreisen und Kombinationen von Großbuchstaben und Ziffern. Sieht ja gefährlich aus. Das ist ein Plan für eine konspirative Kampagne, wie damals in der Studentenbewegung. Codenamen, Zellen, Kommunikationswege. Siehst du beispielsweise diese Linie da? Die bedeutet, eine spezielle Verbindungsgruppe koordiniert die Gespräche mit den Gewerkschaften. Ja, also das musst du mir alles ganz genau erklären. Wenn es dir nur diesen Osnar vom Leib hält. Er ist böse. Also hier sind die Fischer und dort sind die Studenten. Und wo ist Mickey darin zu finden? Nirgends. Mickey ist unser Freund. Lass Mickey aus dem Spiel, Harry. Alle britischen Botschaftsangehörigen waren begeistert, wie gut es sich mit dem jungen Andy anließ. Darauf stießen sie nun endlich an. Botschafter Maltby, Nigel Stormont und die Praktikantin Francesca Dean hoben ihre winzigen Gläser mit europäischem Mineralwasser. Ebenso Osnar. Lieber Nigel, liebe Fran, ich habe es euch gleich gesagt. Wer beim Golfspielen statt dem Schläger den Mund hält wie Mr. Osnar, der kann kein ganz schlechter Mensch sein. Stimmt. Ich bin immer noch der politische Referent, Sir. Dabei muss ich gestehen, Mr. Osnar, dass ich Sie zunächst als Konkurrenz empfand. Na, nicht doch. Ich bin die Praktikantin, das versteht jeder. Aber wer ist er? Was tun Sie hier? Wer sind Sie, Mr. Osnar? Wie wär's mit Kanalbeobachter? Großbritanniens Handelswege im postkolonialen Zeitalter? Nicht schlecht. Jede bedeutende Botschaft in Panama hat ihren Kanalexperten, nur wir nicht. Wie steht's denn mit den US-Basen? Bleiben die US-Soldaten oder nicht? Ist noch völlig offen. Viele Geldsäcke in Panama wollen die Basen noch behalten als Sicherheit für ausländische Investoren. Und die anderen? Die Leute aus dem Volk? Für die ist jeder weitere Tag zu viel. Die müssen die Amis seit 1904 als Kolonialmacht ertragen. Von hier aus sind die Yankees in den 20er Jahren über Mexiko und Nicaragua hergefallen. 1925 haben sie die hiesigen Streiks niedergeschlagen. Seit dem Bau des Kanals hocken die US-Soldaten hier und verhindern jede autonome Bestrebung. Das gefällt keinem, außer den Banken. Zurzeit dient Panama den USA als Militärstützpunkt für den Drogenkrieg. Auf den US-Basen sind 40.000 Panama beschäftigt. Weitere 11.000 Jobs hängen zusätzlich dran. Die offizielle Truppenstärke der USA beträgt nur 7.000 Mann. Politische Beobachter sprechen von ganz anderen Zahlen. Und die Verträge? Nach dem Vertrag von 1904 gehört die Kanalzone für alle Zeiten den Amis. Der Torrijos-Carter-Vertrag von 77 revidiert das allerdings dahingehend, dass der Kanal mit allem, was dazu zählt, zur Jahrhundertwende unentgeltlich an Panama zurückzugeben ist. Das Protokoll lässt die weitere Anwesenheit von US-Militär zu, falls beide Seiten damit einverstanden sind. Die Frage, wer, wem, wann, wofür, wie viel bezahlt, blieb ausgeklammert. Habe ich bestanden? Er hatte bestanden. Osnar, der offizielle Kanalbeobachter, bezog pünktlich seine Wohnung, gab Einstandspartys, drückte 1000 Hände und hatte sich binnen weniger Wochen zu einer erfreulichen kleinen Bereicherung der diplomatischen Landschaft entwickelt. Und ein paar Wochen später galt er schon als feste Größe. Bei den diversen gesellschaftlichen Anlässen machte er einen guten, wenn auch nicht glänzenden Eindruck. Darf ich Sie mal was fragen, Mr. Osnar? Was macht eigentlich dieser Ausschuss Planung und Anwendung, für den Sie arbeiten? Untersteht dem Finanzminister. Bunte Mischung aus diversen Ämtern. Dazu Leute aus allen möglichen Lebensbereichen. Den Vorsitz hat ein gewisser Cavendish. Cavendish? Ganz richtig, Nigel. Geoffrey Cavendish. Stormont starrte Osnar ungläubig an. Cavendish, der Vitamin-B-Händler. Cavendish, der Rüstungslobbyist. Cavendish, der selbsternannte Freund der Staatenlenker. Kanonen-Cavendish. Der Ausschuss verbietet, dass Sie und ich in der Botschaft gemeinsame Sache machen. Fürchtet, dass Informationen durchsickern. Heidenangst vor Washington. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Sie, Ärmster, man isoliert Sie. Wir unternehmen sofort etwas dagegen. Wir gründen eine botschaftsinterne Arbeitsgruppe. Sie, der Botschafter, Fran und ich. Und so geschah es. Nach einer Flut ablehnender Telegramme, die spät nachts dekodiert werden mussten, erhielten Osnar und Nigel Stormont von ihren jeweiligen Dienstherren widerwillig die Erlaubnis, gemeinsame Sache zu machen. In der Botschaft wurde eine Arbeitsgruppe mit dem harmlos klingenden Namen Isthmus gegründet. Aus Washington flog ein Trio missmutiger Techniker ein, die 3 Tage lang die Wände abhorchten. Dann war es soweit. Im trüben Licht einer scheußlichen Lampe versammelten sich die 4 Verschwörer um den Tickholztisch der Botschaft. Sie hatten es schriftlich, dass ihnen die Geheimakte Final zugänglich gemacht und sie von der Quelle Final im Rahmen einer Operation mit dem Decknamen Final unterrichtet werden sollten. Und wer zum Teufel ist Final? Als Francesca das fragte, lag sie bereits in Andys Bett. Wie sie dorthin gekommen war? Keine Ahnung. Jedenfalls schlief sie dort schon seit 10 Wochen. Variante A, Abfahrt. Variante B, Losvögel. Ich ziehe B vor. Es gibt auch noch Variante C. Bleiben lassen. Während sie das sagte, lag sie schon in Osnars Armen. Und dort lag sie jetzt immer noch. Hinter den Kulissen. Ihr Verhältnis war streng geheim. Er küsste ihre Schläfe. Seine Hand lag auf ihrem Rücken. Und ihr Rücken war nackt. Sie vergaß Final. Aber wer war Andy eigentlich? Wer bist du? Ich bin ein Spion. Ich handle im Auftrag von Final, während Final für mich arbeitet. Du triffst Panama mitten ins Herz. Final kennt die Leute von der anderen Seite der Brücke. Und Final wittert eine große Verschwörung, an der die Franzosen und die Tiger Südostasiens beteiligt sein könnten. Vielleicht auch die mittel- und südamerikanischen Drogenkartelle. Ach. Und worum geht es? Den Kanal durch die Hintertür zu verkaufen. Aber wie? Das kriegen doch die Amis mit. Versammeln sich sämtliche Geier der Welt. Und wer die Beute aufreißt, ist noch völlig offen. Außerhalb des Bettes ließ er sie völlig links liegen. Er behandelte sie wie ein Stück Dreck. Und gerade das fand Francesca sehr erregend. Auch London war aufs Äußerste erregt. In Panama eine Verschwörung. Wie Francesca verlangte London unablässig nach mehr, mehr. Andy war ein Zauberer. Er befriedigte alle. Er schenkte Francesca und London einen Höhepunkt nach dem anderen. Aber wer ist Fahnel? Er bedient dich. Du erschaffst ihn. Bist du Fahnel? Ist Fahnel Gott? Dreh dich um. Gib mir deinen Hintern. Was für ein geiler Grobian du bist. Selbst seine Wutanfälle erregten sie. Dabei war sie immer anständig gewesen, immer enthaltsam, immer korrekt. Jetzt verlor sie plötzlich jegliche Kontrolle, nicht über ihn, die hatte sie nie besessen, sondern über sich selbst. Das Glück begünstigt nur den Vorbereiteten. Das war der Lieblingsspruch seines Physiklehrers gewesen, nachdem er ihn grün und blau geschlagen hatte. Dann musste sich Osnar nackt ausziehen. Derweil erhängte sich sein einziger Bruder Lindsay am Kirschbaum. Und die übrigen Osnars waren bereits mit der Titanic untergegangen. Nur die armen alten Eltern blieben aufreizend gesund. Der Vater auf dem verschuldeten Familiensitz in Spanien, die Mutter in Brighton, wo sie mit einem Chihuahua und einer Flasche Gin standesgemäß verwahrlost. Er hatte keinen Schulabschluss, keinen Beruf, keine Zeugnisse. Er kannte sich aber aus auf dem Golfplatz und im Schlafzimmer. Er versuchte sich als Journalist, als Vereinsvorsitzender und als Sektenführer. Verzweifelt heftete er sich so an eine Reihe schlecht geplanter Abenteuer auf der Überholspur des Lebens. Plötzlich passierte ein Wunder. Es geschah vor dem Londoner Arbeitsamt. Mein Name ist Luxmore. Ich bin für die Iberische Halbinsel, Südamerika und noch ein paar andere Provinzen zuständig. Vielleicht kennen Sie meinen Namen von einer gewissen Angelegenheit auf den Falklandinseln. Damals haben Sie noch in die Windeln geschissen. Sie werden mir unterstellt sein, sobald Sie die Grundausbildung absolviert haben, junger Mann. Welche Grundausbildung? Sie sind charmant, Sie haben einen schlechten Ruf und Sie sind zweisprachig. Ja. Sie sind genau der Richtige. Aber wofür denn, Sir? Wir werden Sie rekrutieren. Da Sie doppelte Staatsangehörigkeit haben, wäre da nur ein Problem. Die Gretchenfrage. Wie halten Sie es mit England? Dort liegt meine Zahnbürste. Schon fing Osnar an, das Spiel zu durchschauen. Nicht was er sagte, war wichtig, sondern wie er es sagte. Folgen Sie mir bitte. Und so kam Osnar zum britischen Geheimdienst. Osnar parkte seinen Diplomatenwagen am Fuß des funktionalen Hochhauses, das die britische Botschaft beherbergte. Er grüßte den Mann vom Wachdienst und fuhr in die vierte Etage. Dort drückte er eine Kombination, betrat den Empfangsraum, schloss eine Panzerglastür auf, erklomm eine Treppe, durchmaß einen Flur, entriegelte eine Gittertür und betrat sein winziges Zimmer. Die Stahltür vor ihm blieb immer verschlossen. Luxmores Dienstzimmer in London dagegen war groß und dem Himmel nahe. Durch die getönten Panzerglasfenster hatte man einen 1A-Ausblick auf den Westminster-Palast. Luxmore selber war ein kleiner alter Schotte, der dauernd an den Zähnen saugte. Man sah ihm die Verantwortung nicht an. Sir, endlich klappt es mit der kodierten Nummer. Ich grüße London. Das Handelsministerium und die Bank von England rennen uns die Türen ein. Das Außenministerium äußert Besorgnis. Aber Sir, was ist denn los? Sie fragen mich, was los ist. Mein Gott, Andrew. Bei Ihnen hängt die Welt aus den Angeln und Sie fragen mich... Sir, entschuldigen Sie bitte, aber ich verstehe eins nicht. Welches Interesse hat Großbritannien an Panama? Überhaupt keins, Andrew. Ja, aber... Panama als Nation lässt uns kalt. Was soll dann... Fragen Sie, welches geopolitische Interesse haben wir an Panama? Dann antworte ich, das ist nicht unser Revier, das ist der Hinterhof. Der Hinterhof... Den Amerikanern reicht es nicht, dass sie mit Panama einen absolut hirnrissigen Vertrag unterzeichnet haben. Den Kanal einfach verschenkt hat dieser Waschlappen von dem Präsidenten, vergelt's Gott. Mr. Carter, Mr. Jimmy Carter. Und jetzt wollen diese Witzbolde den Wahnsinn auch noch wahr machen. Die Amis ziehen ab. Das öffnet der Anarchie Tür und Tor. Und unsere Aufgabe ist es, das Chaos zu verhindern. Sollen wir einfach zusehen, wie unsere Handelsmacht auf den Hund kommt und die südostasiatischen Tiger uns zerfleischen? Nein, Sir! Während der Ausbildung hat man Ihnen nichts davon erzählt? Nichts, Sir. Von einem hochgeheimen Gremium, das Planung und Anwendung heißt? Nie gehört, Sir. Und von dessen Vorsitzenden, einem gewissen Geoff Cavendish, der Amerika kennt wie kein Zweiter? Keine Peilung, Sir. Er ist, Rüstungsexperte und vertritt innerhalb unseres Geheimdienstes den sogenannten neuen Realismus. Diejenigen, die einst unsere Nation groß gemacht haben, sollen sie nun auch retten. Minister, Industriebosse, Mediengurus, Bankiers und Reeder. Oder meinetwegen auch ihre Frauen. Sie alle planen gemeinsam. Und wenn sie damit fertig sind, dann führen sie die Pläne auch aus. Ach so, Sir. Sprechen Sie mit niemandem darüber. Wir werden Sie über die Details, wenn es soweit ist, unterrichten. Aber kommen wir zur Sache. Die Panama sind doch noch nicht einmal in der Lage, eine Pizzabude hochzuziehen. Und so einem dämlichen Zwergstaat werfen die Amis demnächst den wichtigsten Handelsweg der Welt hinterher. Können Sie mir das jetzt endlich mal erklären? Pendels Frau arbeitet, wie Sie wissen, bei der Kanalkommission. Luisa ist Amerikanerin, in der Kanalzone aufgewachsen. Ihr Vater war Angestellter der Kanalgesellschaft. In Luisas Haus laufen die Fäden zusammen, damals wie heute. Pendel hat mir entscheidendes Material aus ihren Akten zugespielt. Dieser Schneider ist ein Segen. Ha, nicht wahr, junger Mann? Oder führt er Sie etwa an der Nase herum? Sir? Sind Sie einem Agenten von diesem Format überhaupt gewachsen, Andrew? Oder sind Sie vielleicht doch noch ein wenig zu grün hinter den Ohren, hm? Mein Name ist Colombo, ich habe bestellt. Oh, Zimmer 13, bitte. Ihn blendete ein weißer Lichtstrahl. Er fand die richtige Zimmertür und stolperte über einen knallroten Schuhabtreter. Der Geruch von Desinfektionsmitteln schlug ihm entgegen. Dazu war es heiß wie im Hochofen. Rosa Spiegel an Wänden und Decke. Osnar stierte finster. Lauter Osnars stierten noch finsterer zurück. Auf dem Nachttisch lagen luftdicht verpackt drei Pariser. Auf dem Bildschirm fielen zwei dralle Matronen über einen behaarten Latino-Hintern her. Osnar wollte das sofort abstellen. Doch das Stromkabel verschwand ohne Stecker in der Wand. Mist! Scheiße! Säule! Scheiße! Stühle gab es nicht. Also setzte er sich aufs Bett. Neben sich kippte er den Inhalt der schäbigen Aktentasche. Kohlepapier, eine Insektenspraydose mit Mikrofilm, ein Mini-Kassettenrekorder, eine Flasche Scotch. $7,000 in 20er und 50er Noten. Ein 4 Seiten langes Telegramm von Luxmore. Du liebe Zeit, was ist denn los, Andy? Rein mit Ihnen, aber schnell. Dies hier war eine global wirksame Operation, inszeniert nach dem klassischen Handbuch der Spionage. Erst gab Osnar Pendel das Material. Dann ließ er sich über die Fortschritte jeder einzelnen Quelle unterrichten. Osnar richtete sich drohend auf. Er kräuselte die Stirn und warf einen unzufriedenen Blick auf den Bildschirm, wo die Matronen den Latino-Hintern torpedierten. Ich fürchte, London findet Sie längst nicht so toll wie Sie sich selbst, mein lieber Harry. Das beschämt mich, Andy. Wie kommt das? Eigentlich nichts Schlimmes, nur dass man dort inzwischen die Ansicht vertritt, Superspion Harry Pendel sei ein geldgeiler, heimtückischer, verlogener, dreckiger Betrüger. Pendels Lächeln sank herab wie seine Schultern. Du musst dich ducken, Harry, hatte Onkel Benny ihm damals eingetrichtert. Schrumpfen, ein Nebbich sein, wie ein Nebbich aussehen. Du bist nicht mal die Fliege an der Wand, du bist ein Teil der Wand. Wurden irgendwelche Gründe genannt, Andy? Des Weiteren ist man auch mit Mr. Mickey Abraxas sehr unzufrieden. Warum? Mickey hat doch gar nichts getan. Eben. Er tut rein gar nichts. Er ruht sich aus auf seinen $10,000. Und Sie? Sie schlafen auch. Da habe ich Ihnen eine fette Prämie für produktiven, produktiven Einsatz verschafft. Und dann nichts. Niente. Nada. Pendel blühte wieder auf. Er streckte sich und wuchs. Auf dem Bett hockend, über 10 Zentimeter. Ach so, das meinen Sie ja dann. Ja, ich hab's ihm ja auch schon gesagt. Er serviert uns ab. Was er sagt, ist Geschwafel. Wir haben nichts, nichts, nichts in der Hand. Wir brauchen aber alles. Alles. Die große Vision, Harry. Uns fehlt's an der großen Vision. Die große Vision. London will sie jetzt. Die können nicht mehr warten, Harry. Wir auch nicht. Haben Sie mich verstanden? Als Pendel das Stundenhotel verließ, übermannte ihn der Zorn. Hektisch raste er nach Hause. Zitternd zog er sich aus und legte sich auf seine Seite des Bettes. Er bebte vor Wut. Luisa schlief. Sie soll bei uns einsteigen und uns alle retten. Luisa gibt Ihnen das Material der Kanalkommission. Sie geben es mir und ich schicke alles nach London rüber. Ohne Ihre Frau sind Sie als Informant bald nichts mehr wert. Dann dreht London den Geldhahn ab. Was soll das? Entweder Luisa steigt ein oder Sie sind weg vom Fenster. Was wäre Luisa denn wert? Als Quelle? Genauso viel wie Sie, Harry. Das gleiche Grundgehalt, die gleichen Prämien. Sie könnten Ihre Einkünfte verdoppeln. Einen Fuß in der stillen Opposition, den anderen im Kanal. Prost. Aber das ist doch Erpressung, Andy. Niemand zwingt Sie. Osnars Drohungen waren Pistolen, die er Pendel an den Kopf hielt. Geschäft kaputt, Haus kaputt, Frau und Kinder kaputt. Der tapfere Schneider wieder da, wo er angefangen hatte. Im Gefängnis. Okay, Pendel hatte Andy belogen. Ihm das erzählt, was er hören wollte. Er hatte sich enorm angestrengt, sein Äußerstes gegeben, um Osnar seine verdammte Vision zu verpassen. Pendel wollte helfen. Er war im dienstleistenden Gewerbe tätig, also hatte er Dienste geleistet. Somit habe ich mich auf ein Gebiet begeben, das man positives Hören nennt. Dabei werden den Leuten gewisse Worte in den Mund gelegt, die sie vielleicht gesagt hätten, wenn sie ihnen zum richtigen Zeitpunkt eingefallen wären. Naja, und dann habe ich ein paar von Luisas Akten fotografiert. Was danach passiert ist, war vollkommen Andys Schuld. Er brauchte auf einmal Quellen. Aber Quellen sind etwas völlig anderes als ahnungslose Informanten. Quellen machen Freunde zu Helden. Ja, sein Redetalent. Pendel griff die Fäden aus der Luft. Er verwob sie und schneiderte Anzüge daraus. Und sie saßen der nackten Realität wie angegossen. Das Dumme ist nur, dass meine Quellen ihre Prämien und Gehälter nicht in die Tasche stecken können. Sie haben ja von nichts eine Ahnung. Und manche haben doch nicht einmal Taschen. Also nehme ich das Geld. Pendel stand in der Werkstatt und entwarf Freund Mickey den x-ten Anzug, der sein Leben verändern sollte. Er beherrschte diese Kunst aus dem FF. Er hatte Mozart aufgelegt. Doch Mozart passte längst nicht mehr zu seiner Stimmung. Mit der Spionage ist es wie mit dem Sex. Andy wollte mehr. Er wollte das Eigentliche, das alles Durchdringende, Göttliche, die große, die ganz große Vision. Jonah. Das Eigentliche, das alles Durchdringende, Göttliche. Und sein Name ist Jonah. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass die Vision einfach Jonah heißt. Hurra, hurra, ich bin aus dem Schneider. Vor einem Jahr war der treue Onkel Benny gestorben. Er hatte Pendel zum Abschied ans Herz gelegt, er solle doch mal wieder diesen Mr. Charlie Blüthner besuchen, den Lumpenkaiser von Panama, der ihm noch so viel schulde, weil Benny für ihn einmal stumm geblieben war. Wie später dann Harry wiederum Benny deckte, aber lass mir das. Charlie, der über beste Kontakte verfügte, unter anderem betrieb Blüthner eine Bruderschaft von Quartalssäufern, getarnt als Geheimloge. Denn wer sich gewohnheitsmäßig betrank, dem konnte die panamaische Staatsbürgerschaft aberkannt werden. An diesem Stammtisch verkehrte, wie Pendel jetzt einfiel, auch ein gewisser Jonah, der delirierte und im Pazifik Wrackschiffe barg. Er trug Kleider von der Stange. Charlie kennt nicht keinen Panama, der nicht die Hochzwe hat. Stehst du unter seinem Schutz, wird es dir nicht kein Mal an etwas mangeln. Charlie sagt, du seist ihm jederzeit willkommen, ihr Sohn. Er ist koscher, oh ja, jo. Aber Charlie laufen Fäden zusammen. Mr. Blüthner, Sir, wie schön, Sie zu sehen. Mein Onkel Benjamin Selig schickt mich. Er war ein großartiger Mensch. Lächeln, Händedruck, Schlag auf die Schulter. Es war jedes Mal dasselbe. Ein echter Flop. Nun, Sie möchten also ein paar Freunde von mir kennenlernen. Aber sehen Sie, ich glaube, dass jetzt nicht der richtige Zeitpunkt dafür ist. Beehren Sie uns doch ein andermal wieder, sagen wir, in einem Jahr. Pendel hatte diesen Jonah erst einmal richtig erlebt. Durch die geschlossene Tür Mr. Blüthners lief eine unsichtbare Stimme zur Höchstform auf. Und es war unverkennbar Jonas australischer Akzent gewesen, den Pendel aus dem Club Union kannte. Der Dritte Weltkrieg findet in Panama statt. Das Datum ist klar. Und ihr feigen Hunde zieht schon mal besser die Köpfe ein. Damals hatte Pendel nicht weiter darüber nachgedacht. Wie Schuppen fiel es ihm jetzt von den Augen. Jonah sprach vom 31.12.1999, dem Datum der Kanalübergabe. Der Dritte Weltkrieg. Uncle Sam hängt der Scheißkanal schon lang zum Hals raus. Unsere Yankee-Freunde würden die Dreckschleuder am liebsten in die Luft sprengen. Ist doch total veraltet. Und vor allem viel zu eng. Erzfrachter, Supertanker, Containerschiffe. Nichts geht da ordentlich durch. Caramba! Folgen Sie mir. Ja. Hier hinunter, Pendel. Ja. Ich habe Erkundigungen über Sie eingezogen. Oh. Und bin zuversichtlich, dass Sie sich unserer Runde inzwischen würdig erweisen. Oh, danke. Kommen Sie. Mr. Blüthner beherrschte Großraumbüros, weit und unendlich wie Flughafenhallen. Darin wimmelte es von Computern und glücklichen Sekretärinnen. Und jetzt zerrte er Pendel in so ein finsteres Loch. Da vorn ist dann also die Folterkammer? Wenn ich bitten darf. Aber es roch keinesfalls süßlich nach Weihrauch und warmem Blut. Es stank vielmehr sauer nach Bier, Magensaft und abgestandenem Zigarettenrauch. Darf ich Ihnen unseren tapferen Bruder Harry Pendel vorstellen, der als Schneider in weitaus mehr dunkle Bereiche vorgedrungen ist als jeder von uns. Jonah musterte Pendel mit gelben, weit aufgerissenen Eidechsenaugen. Die Haut war schuppig und der Kehlsack faltig, der Mund ein gerader Strich. Die dünnen Finger endeten in spitzen Krallen, wie Pendel bemerkte, als Jonah sein Bier hob. Ich hab gehört, Ihre Alte arbeitet bei der Kanalkommission. Was treibt sie denn da? Lohn und Gehälter, Sir. Sie verteilt die Mäuse. Ja, sie baut eine Schleuse. Na prima, Bruder, tolle Idee. Noch mehr von diesen scheiß amerikanischen Scheißschleusen. Und im Jahr 2020 haben wir einen Bach statt einen Kanal. Ich trinke auf Sie, Bruder. Sie irren sich, Sir. Meine Frau... Ihre Frau, Bruder, legt hinter Ihrem Rücken den Kanal trocken. Sie ist doch anständige Amerikanerin. Also weiß sie doch längst, dass in ein paar Jahren alles über Güterzug läuft. Von San Diego direkt nach New York. Die planen das doch, Mensch. Wenn der Kanal dann endlich den Latinos gehört, schwimmen da drin doch höchstens noch ein paar Ölsardinen. Ölraffinerien? inmitten von Strand und Palmen? Das erscheint mir nun doch recht weit hergeholt. Nein, ich zieh mir das nicht aus dem Posi-Kürbiskopf. Ich rede von Öl. Von japanischem Öl. Ich rede von der Weltherrschaft der Gelben. Auf ihrer scheißgrünen Insel. Die Amis? Die Japaner haben hier schon heimlich nach Öl gebohrt, als sie noch gar nicht wussten, was das ist. Was wollen Sie bitte damit sagen, Jonah? Die Amis? Quatsch, die Amis, die von ganz weit links auf dem Atlas, die trocknen uns aus. Wir haben nur eine Alternative und die kommt auf dem Atlas von ganz weit rechts. Denn wer träumt Tag und Nacht davon, den berühmtesten Verkehrsweg der Welt zu erweitern? Die reißen hier alles auf und führen zwei inkompatible Meere zusammen. Alles wegen dem Öl. Das ist ökologischer Wahnsinn. Was auf uns zukommt, ist die Jahrtausendflut. Und wer stellt dafür die Arbeitskräfte? Peking, die Chinesen. Aber sie hassen sich doch, die Japaner und die Chinesen. Es gibt eine globale, weltumspannende Verschwörung, Harry. Ersaufen oder verdorren. Es geht um die Weltmacht im dritten Jahrtausend. Und die ist gelb. Ich glaube, wir müssen hier weg. Hol schon mal den Wagen, Harry. Oder sollen ausgerechnet wir da im Wege stehen, wenn ein paar kleinliche Kriege dieser gigantischen Vision den Garaus machen? Welcher Vision? Think big. Der Vision vom offenen Meer natürlich, das dort fließt, wo wir gerade sitzen. Die Weltmeere fusionieren. Was ist Ihnen lieber? Pazlantik oder Atlantik? Der Schneider von Panama, Teil 2, London schlägt zurück, von John le Carré. Aus dem Englischen von Werner Schmitz. Es sprachen Erzähler Friedhelm Tock, Harry Pender, Stefan Behrens, Andrew Osner, Joachim Kohl, Luisa, Rita Russek, Martha, Daniela Ziegler, Maltby, Gerd Warmeling, Nigel Stormont, Bernd Hahn, Francesca Dean, Susanne Uhlen, Lachsmore, Klaus-Dieter Klausnitzer, Onkel Benny, Josef Meinerzagen, Mr. Blüthner, Walter Spieske, Jonah, Leopold von Verschür, US-General Viktor Weiß. Musik Stan Rieker. Technische Realisation Gertrud Melcher und Gabriele Neugoda. Regieassistenz Tanja Linzen. Regie Klaus Wirbitzki. Redaktion und Dramaturgie Angela Di Ciriaco-Süstorf. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 1999.